Ich lese aus der Apostelgeschichte 5, die Verse 17 bis 26 unter dem Thema der Eifer des Unglaubens. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Zuvor hatten wir betrachtet, dass der Lauf der Gemeinde Jesu gehemmt worden ist durch Unaufrichtigkeit im Herzen. Gott prüft die Herzen. Er prüft nicht nur die Worte oder die äußeren Taten, sondern er prüft die Herzen. Ananias und Sapphira hatten sich im Herzen vorgenommen, etwas zu verschweigen, was sie nicht hätten verschweigen müssen. Aber sie wollten nach außen besser dastehen und gut erscheinen vor den Menschen, als sie eigentlich konnten. Sie behielten Geld von dem verkauften Acker zurück, gaben aber doch vor, alles Geld zu den Apostelfüßen gelegt zu haben. Beim ersten, gerade bei Ananias, er hatte das noch gar nicht mal so ausgesprochen, er wurde noch gar nicht mal gefragt, ob er alles gegeben hat, sondern der Geist Gottes hat gleich gesagt: Du hast nicht alles gegeben, ich sehe es doch, ich brauche dich gar nicht erst zu fragen. Ich weiß, was du zurückbehältst. Deswegen hat Petrus sofort gesagt: Warum lügst du im Herzen dem Heiligen Geist? Du hast dir vorgenommen, nicht alles zu geben, obwohl du sagen würdest, du hättest alles gegeben. Und das Gleiche tat seine Frau, die wurden sich beide einig. Und die Gemeinde war ein Stück blockiert dadurch. Und da musste Gott sie aus der Mitarbeit der Gemeinde herausnehmen. Beide starben. Denn auch die verborgenen Dinge können ein großes Hindernis im Leben des Gläubigen und der gläubigen Gemeinde sein. Nicht nur das Offenbare, sondern das Verborgene. Die anderen wussten ja nicht davon in der Gemeinde, warum das jetzt alles so schwierig ist. Aber Gott wusste es. Und sie mussten heraus. Und als diese Reinigung geschehen war, war plötzlich ein großer Segen vorhanden, so dass die Kraft Gottes unter ihnen wohnte und sich bewies, diese Kraft Gottes. Und zwar dahingehend, dass sich viele bekehrten und dass Genesung an Seele und Leib geschah. Eine große Kraft breitete sich aus. Viele wurden gesund. Und hierbei ist zu betonen, hier ist nicht die Gesundheit des Leibes in erster Linie gemeint. Ein gesunder Leib, der in die Hölle fährt, ist nicht besser als ein kranker Leib, der in die Hölle fährt. Es ging um die Gesundung der Seele. Das ist immer das Erste. Überall, wo Erweckung stattfand und findet, ist die Gesundung der Seele am Anfang. Wenn als Nebenbeiwirkung auch noch die Gesundung des Leibes stattfindet, dann sind wir sehr dankbar. Hier merken wir auch die irrigen Gedanken. Es gibt ja Richtungen, die immer nur auf den Leib fixiert sind. Die Heilung versprechen für den Leib, da geht es gar nicht um die Seele. Da wird auch kein Sündenbekenntnis gefordert, sondern einfach nur Gesundung für den Leib. Auch wenn der Leib hier bleibt und vergeht. Aber der Mensch, wir kennen ja die Aussagen, auch was man sich wünscht zu einem Geburtstagsgruß oder vielleicht beim Jahreswechsel, Hauptsache gesund. Aber damit meint man nie die Seele, sondern immer den Leib. Immer den Leib. Aber das ging hier nicht in erster Linie um den Leib, sondern es ging um die Seele. Und auch durch mitfolgende Zeichen wurde gezeigt, dass Jesus der Herr ist, dass er den Tod überwunden hat und das neue Leben ans Licht gebracht hat. Und diesen Aufbruch konnte niemand übersehen. Er wurde ja nicht durch Menschen gemacht, er war einfach da. Keiner konnte das übersehen, was da passiert. Denn es passierte das, was auch zuvor schon gesagt worden ist. Jesus selber hatte dort im Tempel gesprochen und hat gesagt, an dem letzten Tag des Laubhüttenfestes, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke von dem Wasser. Und wer da glaubt, wie es die Schrift sagt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das war also eine wichtige Aussage für die Menschen, für die gläubigen Menschen, auch zu Jerusalem, dass sie anfangen sollten zu glauben, wie es die Schrift sagt. Nicht irgendwie zu glauben, wie sie sich das selber vorstellen, was Nachfolge Jesu bzw. Glaube an Gott bedeutet. Es gibt ja so viele religiöse Gebäude, die sich Menschen aufbauen und geben sich das Gefühl, sie würden zu Gott gehören. Aber Jesus sagt, ihr müsst glauben, wie es die Schrift sagt. Das heißt, wie Gott sagt, wie der Weg aussieht. Dann werdet ihr auch die begleitenden Erscheinungen, die Gott schenkt, den Segen erfahren. Aufbrüche, Erweckungen durch die Kraft Jesu Christi in der Welt, Aufbrüche vom Weg der Sünde, das heißt von dem Weg der Dunkelheit in das Licht, werden immer vom Reich Satans bekämpft. Weil er Furcht hat, der Satan, dass er seinen Einfluss auf die Menschen, die in der Finsternis wandeln, verliert. Und das kann ganz persönlich sein, auch bei uns. Es gibt vielleicht Gebiete, wo uns der Satan noch gängelt, wo er seine Anrechte sucht und sagt, mach mal das, mach mal jenes, achte nicht auf das Wort Gottes, nicht auf Jesus Christus. Und diesen Einfluss möchte er nicht verlieren. Wenn aber nun ein Mensch ins Licht tritt, und zwar in das Licht, das Jesus ist, der von sich ja gesagt hat in Johannes 8, ich bin das Licht, dann wird die Hölle mobil. Obwohl sie genau sehen kann, hier geschieht etwas Gutes und Richtiges. Aber es geschieht nicht im Sinne der Finsternis. Die Finsternis sucht immer Leidensgenossen. Deswegen Erweckung zum Leben aus Gott war immer in Israel, in Jerusalem, das war ja die erste Gemeinde, die judenchristliche Gemeinde, und auch in der ganzen Welt immer mit einem Aufschrei der Finsternis verbunden. Als die Obersten in Israel das mitkriegten, was da passiert, jeder konnte das sehen, machten sie sich auf und setzten die Jünger gefangen. Statt zu sagen, genau das ist ja das, was wir auch im Propheten schon lesen, was geschehen sollte. Hier sind keine Zauberer und Menschen am Werk, sondern hier ist eine Kraft gegenwärtig, die auch uns angreift. Die uns zeigt, wo wir nicht in der Wahrheit wandeln. Allerdings, das muss man ja zulassen. Man kann das ja ablehnen. Man kann auch gegen die Wahrheit kämpfen. Wie ist das oft gewesen? Auch als Kind hat man ja nicht, selbst wenn die Eltern gesagt haben, du hast das und das gemacht, oh, was hat man erfunden für Ausreden? Ja, ich hatte mal ein Beispiel genannt, auch von meinem jüngeren Bruder, der nicht schlechter war als ich, aber der hatte eine Gabe, zu reden. Und der hat so viel geredet und erfunden, dass meine Mutter dann zum Schluss glaubte, dass das, was aus dem Kühlschrank fehlte, sie selber verbraucht hat. Konnte gar nicht mehr verstehen, dass sie ihren Sohn beschuldigt. Oder irgendetwas anderes. Meine Mutter hat fast geweint dann zu Hause, weil er so Geschichten erzählte, warum er so spät kommt, welche Unfälle passiert sind. Die fanden gar nicht statt. Aber er konnte das so gut erzählen, dass sie so Mitleid hatte direkt mit dem Sohn. Na gut, dass du nicht dabei warst und dir nichts passiert ist, ja, und so weiter. Und so war die Entschuldigung da. Das ist die Erfindung, die wir Menschen haben. Wir können uns auch gegen die Wahrheit wehren. So wie diese Obersten, die haben genau gesehen und miterlebt, dass das nichts aus der Hölle ist, sondern hier ist eine Kraft, der sie sich beugen müssten, wenn sie es wollten, aber nicht taten. Der Apostel Johannes hat ja später in seinem Brief ganz deutlich gesagt, wir wissen, dass wir, die wir Jesus aufgenommen haben, von Gott sind. Aber die ganze übrige Welt ist und liegt im Argen. Also es gibt ja nur Licht oder Finsternis. Entweder im Lichte Jesu, im Lichte Gottes oder in der Finsternis der Welt, wo der Satan der Fürst dieser Welt ist. Er ist der Fürst dieser Welt nach wie vor, auch in unseren heutigen Tagen. Und deswegen macht er sich auf überall da, wo Menschen plötzlich das Evangelium gehört haben, es aufnehmen wollen und jetzt Jesus ganz und gar leben wollen. Da macht sich die Hölle auf. Allerdings muss sie dann irgendwann klein beigeben, wenn sie merkt, sie kann diesen Aufbruch nicht stoppen. Aber zumindest versucht sie es. Denn das Ziel des Satans ist ja, und er will sich immer so darstellen, das Ziel ist Gott gleich sein. So lesen wir es auch in Jesaja 14. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Ich will angebetet werden. Und nicht Jesus sollen sie anbeten, mich sollen sie anbeten. Wir hatten ja auch diese Phänomene aus der Pseudo-Erweckung Anfang des letzten Jahrhunderts auch hier in Deutschland erlebt, in Groß-Almerode, wo diese Geister, diese falschen Geister in die Menschen eingezogen sind. Und dann haben wir solche Bilder vermittelt bekommen, dass andere dann da knieten und beteten und sagten, bete mich an. Ja, wissen wir genau, wer da gesprochen hat. Oder dass andere wie Schlangen durch die Stuhlbeine sich wanden und meinten, Gott die Ehre zu geben und schrien so laut, dass die Polizei schon kommen musste. Hier sehen wir, dass sich der Satan manifestiert, auch im religiösen Gewand, und sucht Ehrung und Anbetung und kann es nicht ertragen, wenn einer wirklich auf die Seite des lebendigen Gottes geht. Deswegen muss er was unternehmen. Er muss versuchen, das zu stoppen. Diese Erweckung zu Jerusalem nach Pfingsten war für viele kein frohmachendes Zeugnis. Es war nur frohmachend für die, die auf der Suche nach dem lebendigen Gott waren, nach der Gemeinschaft mit ihm. Und ich bin dankbar, dass es auch heute Menschen gibt, die sich nicht genügen lassen, einfach daran, an dem Wissen, ja, es gibt einen Gott, ich lese in der Bibel, ja, ich habe gelesen, gibt einen Gott, es gibt auch Jesus, sondern sie wollen es erleben. Es muss doch erlebbar sein. Gott kann doch keine Theorie in unserem Leben bleiben. Es muss doch erfahrbar sein. Stimmt denn das Wort Gottes? Wir werden an vielen Stellen so eingeladen, darauf einzugehen. Und da muss es doch erfahrbar sein. Und das gibt es bis zum heutigen Tag. Aber für die Finsternis, für die Leute, die die Wahrheit nicht wollen, ist es eine Herausforderung, Stellung zu beziehen, entweder sich zu beugen vor der Offenbarung der Kraft Gottes oder eben sie zu bekämpfen. Die Obersten des Volkes, die ihr Leben nicht der Wahrhaftigkeit unterstellen wollten, wie es die Schrift auch sagt, viele haben die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht. Das heißt also, Liebe zur Wahrhaftigkeit, ich will es nicht ganz haben. So wie der Anspruch der Wahrheit auf mein Leben sich stellen will. Ich will nur das annehmen, was ich für gut halte. Das heißt, hier ist keine Liebe zur Wahrhaftigkeit. Die Liebe zur Wahrhaftigkeit bedeutet ja, ich darf mich bestimmen lassen von dem neuen Leben aus Gott. Da habe ich nichts mehr mitzureden, gar nichts. Sondern es wird mir gesagt, wo es lang geht, wie mein Leben aussieht. Die Schrift spricht zu mir. Sie sagt, wie ich zu sein habe, was nicht mehr reinpasst in das Leben. Ich bestimme das nicht, sondern das bestimmt Gott. Das, und wenn man das annimmt, ist es die Liebe zur Wahrhaftigkeit. Diese aber, die Obersten des Volkes, wollten ihr Leben nicht der Wahrhaftigkeit unterstellen und auch nicht sich selber von der Echtheit oder Unechtheit ihres Glaubens überprüfen lassen. Das wollten sie nicht zulassen. Hätten sie wirklich Gott suchen wollen, hätten sie gesagt, na ja, dann wollen wir mal gucken, stimmt denn das bei mir alles? Das wollten sie nicht zulassen. Nein, nein, bei mir stimmt alles, da darf keiner prüfen. Versteht ihr? Und das gab dann hier einen Aufbruch, eine Gegenwehr. Deswegen auch in den heutigen Tagen, Erweckung wird ja von manchen Gläubigen nicht gewollt, weil dabei nämlich ihr eigenes Leben auch auf den Prüfstand gestellt wird. Es sagte mal jemand, bete ja nicht um Erweckung, das kann gefährlich werden. Denn wenn du um Erweckung bittest, dann geht es dich nämlich auch an. Und dann wirst du genauso auf den Prüfstand gestellt, ob das alles echt ist, was in dir ist. Ja? Und wenn du das nicht willst, dann bete lieber nicht um Erweckung. Natürlich haben die Obersten gar nicht um Erweckung gebeten, sondern sie mussten sie einfach erleben. So stellten sich die Sadduzäer, aber auch die Pharisäer gegen diesen gewaltigen Aufbruch durch den Geist Gottes, den sie dort sehen und erfahren konnten. Tausende wurden in ihrer Seele geheilt und bekamen sogar auch noch Heilung ihres Leibes oder Befreiung von den Dämonen. Und dagegen entbrannte nicht etwa Dankbarkeit bei den Gläubigen und den Religiösen, und ich nenne sie einfach Gläubige insofern, weil sie ja doch dem Alten Testament bedingt glaubten. An diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gibt es ja viele, die da glauben. Aber die nicht ihr Leben diesem ganz unterstellen wollen. Es entbrannte in ihnen ein großer Eifer. Ein Eifer gegen diesen Aufbruch. Der Zorn und Unglaube wurde zu einem Aufbruch, zu einer Kraft, die meinte, diese Erweckung eindämmen zu können. Die Sadduzäer, sie bildeten ja eine dieser Glaubensgruppen, die weder an Engel, Geister, Wunder noch an leibliche Auferstehung von den Toten glaubten. Sie waren zu vergleichen mit den modernen Theologen, man könnte sagen, der damaligen modernen Theologen. Den Rationalisten, die auch nicht an die Wunder Jesu glauben, nicht an die Auferstehung Jesu von den Toten. Sie achteten nur darauf, dass die Gebote, die sie so annahmen, die Gebote vom Sinai, eine gute menschliche, zwischenmenschliche Beziehung herstellen können. Eine gewisse Ordnung für das Diesseits. Die Pharisäer dagegen glaubten wohl an das Überirdische, wie Engel, wie Geister, Auferstehung der Toten und an das Reich Gottes. Aber sie taten das und lebten diesen Glauben nach eigenen Regeln. Sie haben noch eigene Regeln hinzugetan, eigene Auslegung und behaupteten sogar, dass diese eigenen Auslegungen, die sie dort gaben, Mose mündlich diktiert gegeben worden sind und diese mündliche Überlieferung auch eine Berechtigung hat. Wir kennen das, es geht ja bis in die heutige Zeit hinein. Auch die römisch-katholische Kirche hat eine mündliche Überlieferung, die sie der Bibel gleichsetzt. Und daher diese großen Irrtümer. Hier verstehen wir also die Warnung auch schon, die ausgesprochen worden ist in der Offenbarung am Ende, wo auch Johannes das so mitteilen durfte, Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weisung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt. So haben die einen hier etwas weggenommen, die Sadduzäer, und die Pharisäer hatten etwas hinzugetan. Und mit diesem Bollwerk versuchten sie, die Erweckung einzudämmen. Die Verheißung, die Gott in Jesus Christus gegeben hat, dass sie stattfinden soll und Menschen auf der Suche nach Seligkeit selig werden könnten. Allerdings, wir müssen da im Rahmen dieses Textes auch immer wieder neu erkennen, dass sich der Satan, der ja da ist, es gibt ja viele, die verleugnen und sagen, der ist ja nicht mehr da. Das ist der größte Irrtum, den es gibt. Denn kann er nämlich machen mit den Einzelnen, was er will, wenn er nicht mehr existent sein soll. Satan beruft sich Gefäße, die er einsetzen kann in dieser Welt gegen Gottes Werk. Und ich sage da ja nichts Besonderes, wir brauchen nur in die Geschichte reinschauen. Selbst unsere jüngste Vergangenheit unter Hitler war ja eine Inszenierung der Dämonen, des Satans. Und dieser Geist sprach zu dem Hitler. Der handelte genau, punktgenau auf die Anweisung hin. Er wusste ganz genau, was er gehört hat und hat die Uhrzeit genau angegeben, wann geschossen werden soll, was gemacht werden soll. Die Vorsehung hat ihm alles gesagt. Das war ein Gefäß des Satans. Paulus schreibt es hier, zum Beispiel in seinem Bericht, was er an Reisen vorhat, an die Korinther. Ja, 1. Korinther 16, da sprach er zu ihnen in Vers 8 und 9, ich werde in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn hier ist etwas passiert in Ephesus. Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Jetzt kommt aber auch das andere. Aber auch viele Widersacher sind da. Wenn wir das von der dritten Missionsreise, wo wir da noch hinkommen werden, lesen in der Apostelgeschichte 19, lesen wir ja, dass dort das Evangelium viele Herzen erreicht hat, aber der Widersacher das nicht dulden konnte. Und da machte er sich oder berief er sich Gefäße, den Demetrius und den Alexander, die gegen diese Erweckung aufstanden. Goldschmied und Silberschmied, der viel verdiente an den kleinen Tempelchen und Figuren der göttlichen Diana. Und die wurden so mobilisiert, dass das ganze Volk in Rage kam. Und es steht also schizophrenerweise, dann nachher die Leute wussten gar nicht mehr, warum die zusammengekommen sind. Hauptsache, sie haben geschrien, so wie das manchmal auf unseren Straßen ja hier auch ist. Die Leute wissen gar nicht mehr, wofür. Sie schreien einfach dabei, sind dabei, aber dämonisiert, damit diese offene Tür, die Gott gibt, nicht offen bleibt, dass Menschen sich nicht bekehren. Und das hat er erlebt. Die schrien stundenlang. Das sind Gefäße gewesen, die der Satan zunutze machte. Und an Timotheus schrieb Paulus später in 2. Timotheus 4, die haben mir Böses bewiesen. Demetrius und Alexander, vor denen hüte dich auch. Sie wurden zu Gefäßen des Satans, um den erwecklichen Aufbruch zu torpedieren. Und auch heute sind ja solche Gefäße unterwegs, um das Evangelium von Jesus Christus zu schmälern oder zu annullieren. Sie wollen sagen, und das im theologischen Gewande, man muss sich das einfach mal so vorstellen, im theologischen Gewande, um zu sagen, ihr müsst das nicht so glauben, wie das geschrieben steht. Ich erinnere nur mal an eines, manche wissen das ja vielleicht. Vor Jahren war ja der Göttinger Theologe Gerd Lüdemann sehr im Gespräch in der evangelischen Kirche. Was hat dieser Mann gesagt? Er sagt, Jesus wurde durch eine Vergewaltigung der Maria gezeugt. Und um diese illegitime Abstammung des angeblichen Gottessohnes zu verschleiern, habe das Neue Testament kurzerhand den Vergewaltiger durch den Heiligen Geist ersetzt. Ein Theologe der evangelischen Kirche. Und so die Idee der Jungfrauengeburt in die Welt gesetzt. Das durfte der so sagen. Man konnte ihn noch nicht mal einfach rausschmeißen aus der Kirche. Der blieb drin. Man hat ihn zwar ein gewisses Lehramt oder Prüfamt für Studenten nicht mehr überlassen, aber er durfte weiter lehren. Er hat unter anderem auch gesagt, das Grab war nicht leer, sondern es war voll. Jesu Leichnam ist verwest. Ja, das, aber alles unter dem Deckmantel Theologe, evangelischer Theologe. Ja? Oder eben eine andere Sache, die Ostererfahrungen seien bloße Visionen ohne äußere Wirklichkeit. Auch eine Jungfrauengeburt sei unwahrscheinlich. Die biblische Bezeichnung Jesu als Sohn der Maria deutet darauf hin, dass der Vater ein unbekannter Gewalttäter gewesen sei. Denn normalerweise würden Juden im Neuen Testament nach ihrem Vater benannt. Das ist nur ein Beispiel, aber es gibt auch noch viele andere, so wie zum Beispiel von einem lutherischen Pastor aus USA, der die Bibel dann in einen Roman verfasst hatte, der hier sogar vom Brockhaus Verlag mit dem katholischen Verlag Styria in Graz zusammen herausgegeben worden ist in ökumenischer Zusammenfassung. Da wurde dann zum Beispiel nur ein Beispiel genannt, das mit der Samariterin am Jakobsbrunnen so beschrieben, die Begegnung Jesu mit dieser Frau. Du, schrie sie, sobald sie ihn auf die Stadt zukommen sah. Du bist es, rief sie und lief ihm entgegen. Jesus blieb stehen und hob hilflos die Arme. Mit ihren grün bemalten Augen, dem Rouge auf den Wangen und dem von Henna grell gefärbten Haar war sie nicht nur ihres Gewichtes wegen ein Ereignis. Juhu, Lehrer, Herr! Er kannte die Frau noch vom letzten Jahr. Es hatte viele Gerüchte über sie gegeben, denn sie hatte bereits 5 Ehemänner unter die Erde gebracht und niemand wagte es, ihr 6. zu werden. Der Mann, mit dem sie dann zusammenlebte, hatte sich geweigert, sie zu heiraten. Und in diesem geht das dann weiter. Die Heiligkeit Gottes wird einfach annulliert. Gegen erweckliche Aufbrüche wird auch in unseren Tagen protestiert und aufgestanden. Paulus bezeugte das ja schon den Gläubigen in Korinth und hat ja auch gesagt, dass das alles gar kein Wunder ist. Ihr müsst nur darauf achten. Er schrieb zum Beispiel im 2. Kapitel des 2. Korintherbriefes, als es darum ging, ob man einem Glaubensbruder, wenn er gefehlt hat, vergeben soll oder nicht. Und er sagt, doch, vergebt ihm, denn nicht nur die Vergebung als solches ist wichtig, sondern es geht um den Satan, sagt er, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was dieser im Sinn hat. Der will die Einzelnen kaputt machen. Er will die Gemeinschaft der Gläubigen zerstören und will deutlich machen, dass Jesus schwach ist und nicht seine Gemeinde festhalten kann. Das sind die Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Und das erlebte die erste Gemeinde zu Jerusalem ganz haarscharf, genau. Und im 11. Kapitel von 2. Korintherbrief lesen wir im 3. Vers: Ich fürchte aber immer wieder hier diese Aufforderung, wachsam zu sein. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus, also es gibt die Predigt eines anderen Jesus, über einen anderen Jesus, schon damals, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, es gibt also auch einen anderen religiösen Geist, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es recht billig, wenn ihr nicht wachsam seid. Und in Vers 13 desselben Kapitels sagt er: Es sind falsche Apostel, betrügliche Arbeiter. Sie verstellen sich als Apostel, also ganz religiös, Apostel Christi. Aber da muss man einfach nur mal hinhören, was die sagen. Dann merkt man, sie sind es nicht. Denn sie reden nicht von der Schrift. Sie reden von ihren eigenen Gedanken. Das ist kein Wunder, schreibt der Apostel Paulus, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Darum ist es nicht ein großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Wir merken also gleich am Anfang, Aufbruch der Gemeinde Jesu machte sich das bereits bemerkbar. Religiöse Leute hielten die Wahrheit auf. Ach, wie oft haben wir das auch erlebt, auch in den Kreisen, wo wir früher kehrten, was die Leute alles sagten, wir sind doch auch religiös. Bei mir stand am Bett heute Nacht Maria mit Rosenduft. Da haben wir gesagt, das ist nicht Maria, das ist ein Dämon. Das ist nicht Maria, auch nicht in Lourdes. Da ist nicht Maria erschienen. Nirgends. Das sind Dämonen. Das sind religiöse Dämonen, die sich dafür ausgeben. Aber wie viele tausende Menschen pilgern dorthin und erwarten irgendein Wunder oder eine Heilung? Und das ist weiße Magie, weißmagische Heilung. Man kann also auch Fernheilungen erleben. Das machen ja auch manche Leute. Das ist alles okkult. Das hat nichts mit Gott und Jesus zu tun. So wurden also die Apostel von den satanisch erweckten Widersachern in das Gefängnis geführt, um die gläubige Gemeinde zu schwächen, einzudämmen und ihren zeugnishaften Wandel als schlecht darzustellen. Es sollte die Frage aufkommen, auch in unseren Zeiten kann das so passieren: Warum ist das so, wenn Jesus doch den Tod überwunden hat? Warum lässt er diese Verfolgung zu? Wir hören oft solche Fragen, auch heute. Das ist das Werk des Satans in den Gläubigen, um dieses Warum zu erzeugen, damit aufgrund des Warums nachher eine Abtrünnigkeit entsteht. Der Herr ist offenbar doch nicht Gott. Vielleicht haben wir uns doch geirrt, so wie es Lüdemann sagt, da haben wir uns geirrt, das hat es nicht so gegeben. Das war eine Einbildung von uns. Wir haben das einfach so gesagt. Das stimmte aber gar nicht. Das ist alles ganz anders. Der Teufel arbeitet Tag und Nacht, um die aufbrechende Gemeinde Jesu zu verhindern, dass sie das Zeugnis der Auferstehung Jesu weitergeben sollte. Allerdings, und das sollten die Gemeinden auch schon am Anfang gleich merken, das Werk Gottes kann nicht aufgehalten werden, Aber Leiden um Jesu Christi willen sind vorhanden und gehören mit zum Wachstum der Gemeinde. Gehören mit dazu. Keine Gemeinde, die vom Geist Gottes erweckt ist, kann ohne Leiden um Jesu willen existieren. Trotz des Tobens der Widersacher kann also das Werk des Herrn niemals untergehen. Und das Evangelium hat uns ja in unserer Zeit nach 2000 Jahren auch erreicht. Es konnte nicht untergehen. Gottes Werk geht nicht unter. Denn Gott selbst ist ja der Herr der Mission und der Evangelisation. Er ist es, der für die Seinen streitet. Er erhält seine Gemeinde. Er rüstet sie stets aufs Neue mit Kraft aus der Höhe durch den Heiligen Geist aus und führt sie in die Wahrheit, wie es Jesus versprochen hat, und gibt seiner Gemeinde immer neue Zuversicht. Es geht weiter. In Lukas 21, ab Vers 12, redet der Herr schon den Jüngern gegenüber und denen, die ihn zuhören wollten, von Verfolgungen, die sogar bis in die engste Familie, in den Familienkreis hineingehen wird. Aber mittendrin zugleich die Bewahrung derer, die sich an ihn halten und bei ihm bleiben. Ich lese mal die Verse 12 und weitere. Vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen, werden euch überantworten in den Synagogen, Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen, um des Namens Jesu willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. Nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen kann noch widersprechen können. Ihr werdet verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten, Freunden. Man wird einige von euch töten. Ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Also es gehört einfach dazu. Alle, die Jesus folgen, müssen auch um seines Namens willen Leid tragen. Das heißt, hier braucht nicht die Frage aufkommen, Herr, bist du wirklich da? Bist du eine Realität? Warum leiden wir das so? Der Herr will sagen, das gehört dazu. Haltet fest. Jetzt gerade in diesen Zeiten wird ja viel darüber gesprochen, was mit den Armeniern passiert ist. Das erste große christliche Volk. Über 2 Millionen sind niedergemetzelt worden von den Mohammedanern. Man streitet sich ja heute darüber, war es nun Völkermord oder nicht? War es ein Holocaust? Im Übrigen, dieser Name Holocaust wurde dort zum ersten Mal verwandt. Frauen, Kinder, Männer, Christen niedergeschlachtet. Und dennoch ist Jesus da. Jetzt können wir nicht sagen, Gott hat versagt. Das will der Satan erreichen. Er möchte erreichen, dass die anderen Christen sagen, na, dann gibt es offenbar keinen Gott, sonst hätte er ja doch die Leute bewahrt. Auch die, die jetzt enthauptet werden oder die Kirchen, die niedergerissen werden und verbrannt werden. Ja, wenn Gott wirklich da ist, hätte er sie doch bewahrt. Aber es heißt hier, Jesus sagt, so dürft ihr nicht reden. Um meines Namens willen sind auch diese Leiden da, aber kein Haar von eurem Haupt soll verloren werden. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. So spricht der Herr in Lukas 21. Die Tatsachen, dass für Jesus brennende und zeugende Herzen in dieser Welt verfolgt werden, aber nicht umkommen werden, beschrieb auch der Apostel Paulus. An Timotheus hat er zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 12, Folgendes geschrieben. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. die fromm leben wollen in Jesus, die in Jesus bleiben wollen, die müssen Verfolgung leiden. Aber mit den bösen Menschen und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe bei Jesus. Bleibe bei diesem erwecklichen Aufbruch. Und von sich persönlich hat er auch geschrieben in 2. Korinther 4, wenn wir das noch da im Kontext dazu lesen, Vers 8 und 9, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Nicht? Das ist also diese Spannung, in der auch Gemeinde Jesu von Anfang an schon lebte. Aufbruch, geistliche Erweckung, Segen für Menschen auf der Suche nach dem Heil ihrer Seele, Gesundheit am Leib und auf der anderen Seite Aufbruch der Finsternis dagegen. Aber Jesus bleibt Sieger. Die Apostel konnten auch nicht in dem Fängen des Widersachers bleiben, denn sie wurden zwar ins Gefängnis gesteckt, aber was geschah? Der Engel des Herrn kam und hat sie da einfach rausgeholt. Obwohl die Wachen ganz artig vor der Tür stehen blieben, keiner kriegte was mit. Am nächsten Tag wollte man sie vorführen, ja, die waren ja gar nicht mehr da. Ja, weil Gott für sie war. Er hat sie rausgeholt und hat ihnen einen neuen Auftrag gegeben, nämlich wieder die Worte des Lebens zu sagen. Sie predigten den Menschen weiterhin das Heil in Jesus Christus. Und das kriegten dann manche mit und meldeten das dem Hohen Rat und sagten, ja, da stehen sie schon wieder und predigen von Jesus, dass er von den Toten auferstanden ist. Dieser Textabschnitt soll uns bedeuten und sagen, dass es bei Gott für unser Leben immer ein Dennoch gibt. Mag es so schwer wie nötig oder möglich sein, wie wir uns das so denken können in unserem christlichen Leben. Gott hat immer das letzte Wort. Das letzte Wort der Hölle wird nicht gesprochen über den Leben der Gläubigen. Aber Leiden um Jesu Willen gehören dazu. Und die schlimmsten Leiden sind natürlich die, dass man, wie Paulus sagte, wir leiden am meisten unter den falschen Brüdern. Er sagt das Wort Brüder. Die geben sich als Brüder aus. Aber sie sind keine Brüder. Sie tun nur so. So wie hier zu Jerusalem. Ja, das sollten die Vorbilder gewesen sein im Glauben an den Gott Abrahams. Und genau die wollten die Erweckung verhindern. Genau die traten auf, um das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu hindern. Darum schon vorgeschattet, und das will ich da auch zum Schluss sagen, in Psalm 73 wird ein wunderbares Wort gleich im ersten Vers genannt. Und das kann man auch für sich so ganz persönlich nehmen. Gott ist dennoch Israels Trost. Dennoch. Das Wort dennoch bezeugt ja, es gibt so vieles, was diesen Trost schmälern will. So vieles, was man sichtbar, spürbar erlebt, was sagen will, also der Herr wird hier nicht weitergehen, er wird dir da nicht helfen können. Es heißt hier, dennoch Gottes Trost ist da, für alle, die reinen Herzens sind, für alle, die sich zu ihm halten. Der Trost kommt irgendwann, irgendwann. Er muss nicht gleich heute kommen, er muss nicht gleich morgen da sein, aber er kommt. Dennoch hat Israel Gott zum Trost. Und in Vers 23 dieses Psalmes, dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch, egal was passiert. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Gott behält das letzte Wort. So lesen wir es ja dann später auch in der Offenbarung, nicht von den zwei Zeugen. Da hat sich dann der Antichrist gefreut, dass er die beiden zur Strecke gebracht hat. Die waren tot. Ja, was passierte? Nach 3,5 Tagen waren die wieder lebendig, quicklebendig und wurden aufgenommen in den Himmel. Dennoch, dieses Wort dennoch soll uns begleiten. Und der Teufel sucht, die Gemeinde verzagt zu machen, dass sie in Klagen ausbricht. Ach, wie schlimm ist alles und so. Ja, hören wir ja ständig, da werden ja Bücher drüber geschrieben, Zeitschriften voll gemalt über die Schlechtigkeit. Man hält sich oft mehr damit auf, als mit der Freude, der Kraft der Auferstehung. Ja, dafür sorgt der Teufel, dass wir uns daran festhalten. Wir sollen uns festhalten an der Kraft der Auferstehung. Dennoch. Und selbst wenn die zwei dort tot waren, ja, nach 3,5 Tagen haben sie wieder gelebt. Und das soll auch uns widerfahren. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir Jesus ganz entschieden nachfolgen wollen, dass es Widerstände der Hölle gibt. Aber sie sind schon besiegt. Sie sind besiegt, weil Gott der Herr ist, der zu seinem Wort steht und zu den Seinen, die ihm angehören, die da glauben, wie die Schrift sagt, und dann von ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen, die Zeugen bleiben zur Ehre des Herrn. Soweit zu diesem Abschnitt der Urgemeinde, die sehr angefochten war und auf der anderen Seite einen großen Segen erlebte und auch weitergeben konnte.